Lektion 14. 14a. 14a. Два журналиста разговаривают за работой. Worum geht es denn in deinem Artikel? Der sechste Einbruch bei einem leitenden Angestellten der Göbau KG. Das hört sich doch stark nach Spionage an. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, was die Einbrecher dort wohl suchen. Leider stehlen sie immer nur Wertsachen und keine Papiere. Na, da liegt doch der Hase im Pfeffer. Ich bin mir sicher, die Göbau gibt der Polizei gar nicht an, dass Papiere gestohlen worden sind. Meinst du? Ist doch durchaus im Bereich des Möglichen. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. О чём твоя статья? Worum geht es denn in deinem Artikel? Шестое ограбление дома у ведущего сотрудника Göbau. Der sechste Einbruch bei einem leitenden Angestellten der Göbau KG. Очень похоже на шпионаж. Das hört sich doch stark nach Spionage an. Да, я уже тоже размышляла, что могут искать грабители. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, was die Einbrecher dort wohl suchen. К сожалению, они всегда крадут только ценности, а не бумаги. Leider stehlen sie immer nur Wertsachen und keine Papiere. Ну, в этом-то и вся загвоздка. Na, da liegt doch der Hase im Pfeffer. Думаю, Göbau никогда не сообщила бы полиции, что украдены бумаги. Ich bin mir sicher, die Göbau gibt der Polizei gar nicht an, dass Papiere gestohlen worden sind. Ты так думаешь? Meinst du? Это вполне возможно. Ist doch durchaus im Bereich des Möglichen.